بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen Shatar heute weiter im ersten Band von Fiqh-Reihe, Fiqh-Band 1, Reinheit. Wir sind im dritten Kapitel, Al-Fitra. Nachdem wir zunächst über den Siwak gesprochen haben und über die Beschneidung, geht es weiter zum nächstes Thema, und zwar Ithmit. Ithmit auf Arabisch auch Kuhl genannt. Ithmit ist eine auf Antimon basierende Substanz, mit der man die Augenlider schwärzt. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte: Iktahilu bil Ithmit fa innahu yajlu al basar wa yumbitu al sha'ar. Das heißt, sinngemäß übersetzt, schwärzt die Augenlider mit Ithmit, denn der Ithmit reinigt das Auge und lässt das Haar wachsen. Reinigt das Auge, gemeint ist also, klärt die Sicht. Und dieser Hadith, in manchen Überlieferungen heißt es, dass man dies vor dem Schlafen anbringen soll. Jabir berichtet, er sagte, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمذ عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, also Jabir spricht, ihr sollt vor dem Schlaf Ithmit verwenden, denn es reinigt das Auge und lässt die Haare wachsen. Nach manchen Gelehrten soll man den Ithmit insgesamt bei jeder Anwendung in ungerader Anzahl auftragen, denn Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Kuhl oder den Ithmit am rechten Auge dreimal und am linken Auge zweimal auftrag. Er machte dies also in ungerader Anzahl. Der Sanad dieser Überlieferung jedoch ist daif. Die stärkere Ansicht ist daher, dass jedem einzelnen Auge eine ungerade Anzahl zukommt. So heißt es auch in folgender Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Er sagte, er spricht über den Propheten, er hatte einen Kuhlstift, mit dem er jede Nacht dreimal das eine und dreimal das andere Auge bestrich. Wallahu tabarak ta'ala alam. Das ist so viel zum Thema Ithmit. Dann gehen wir zur nächsten Sunnah-Handlung, der Fitra-Handlung, und zwar in Bezug auf die Körperhaare. Zunächst einmal teilen wir die Körperhaare in verschiedene Bereiche, einmal die Kopfhaare und einmal die Barthaare, dann den Zwirbelbart, den Schnurrbart und so weiter. Tayyib. Was die Körperhaare angeht, so ist es eine Sunna über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man diese kämmt und auch einölt oder gelegentlich einhüllt. Und zwar heißt es ja, zur Sunna gehört es, seine Kopf- und Barthaare zu pflegen. Dazu gehört es, sie zu kämmen. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, oder sie sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna ma istata'a fi sha'nihi kullih fi tahurihi wa tarajjulihi wa na'lihi. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam liebte es, soweit er konnte, bei allem mit rechts zu beginnen. Beim Waschen, beim Kämmen und beim Anziehen der Schuhe. Der arabische Begriff Tarajjul, der hier mit Kämmen übersetzt worden ist, kann auch allgemein auf die Haarpflege verwendet werden. Kann auch allgemein als Haarpflege verstanden werden. Und dass es hier nicht nur um das Kämmen geht, beim Tarajjul, der Kämmen der Haare, sondern auch um die Haarpflege allgemein, wie zum Beispiel das Verwenden bestimmter Öle. Allerdings sollen die Haare nicht täglich gekämmt werden. Denn Abdullah ibn Mughaffal sagte, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an Tarajjul illa ghibban. Der Gesandte Allah hat uns gesagt, dass man seine Haare öfter als alle paar Tage einmal pflegt. Das heißt, alle paar Tage soll man das machen. Zum arabischen Begriff Tarajjul gehört nach manchen Gelehrten auch das Einölen, wie zum Beispiel, wie wir gerade eben erwähnt haben. Wenn wir schon über die Kopfhaare sprechen, dann passt es, dass wir an dieser Stelle auch über die sogenannte Teilrasur des Kopfes reden. Teilrasur des Kopfes ist der sogenannte Qasa. Die Teilrasur des Kopfes wird Qasa genannt und ist nach manchen Gelehrten Makruh, nach der stärkeren Ansicht jedoch Haram. Man darf folglich nicht nur die Mitte des Kopfes oder nur die Seiten rasieren. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yanha an al-qaza'. Das ist die Grundlage aus diesem Hadith, dass Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah gesagt hat: Ich habe den Gesandten Allah sagen hören, wie er den Qaza' verbot. Also Qaza' bedeutet also, dass man einen Teil des Kopfes rasiert. Und eben nur einen Teil davon, nicht den ganzen. Rasiert man die gesamten Kopfhaare, ist das für einen Mann unerheblich. Aber rasiert man nur einen Teil davon, dann trifft auf einen dieses Verbot. Und das ist leider heutzutage, sieht man das bei vielen Menschen, besonders bei Jugendlichen, dass sie einen Teil der Kopfseite rasieren oder wo auch immer. Die Rille des Verbotes liegt entweder in der Nachahmung der Juden oder in der Ungerechtigkeit gegenüber dem restlichen Kopfhaar. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot nämlich auch, mit einem einzelnen Schuh herumzulaufen, und in einem umstrittenen Hadith untersagte er es nur teilweise in der Sonne zu liegen. Ein Muslim hat auch sich selbst gegenüber gerecht zu sein. Macht ein Friseur einen solchen Haarschnitt, sündigt er. Der Vertrag ist somit fasid und das Geld, das dafür bezahlt wird, ist haram. Dann kommen wir zu einer zweiten Art von Körperhaaren, nämlich den sogenannten Barthaaren. Erstmal zur Definition des Bartes. Der arabische Begriff für Bart lautet Lihya. Als Lihya gelten die Haare, die auf den beiden Lahi. Lahi sind die Kieferknochen und dem Kinn wachsen. Das ist also Lihya, die Haare, die auf dem dort wachsen, wo der Kieferknochen verläuft und wo die Kieferknochen sich treffen, nämlich im Kinn. Manche Gelehrten werten auch die umliegenden Haare als Lihya. Also manche Ulama bezeichnen auch das, was auf der Backe oder auf der Wange ist, auch als Lihya. Wenn jemand also die Haare auf Wange oder Hals entfernt, ist daran nichts Unrechtes. Ja. Warum? Weil das ist eigentlich nicht Lihya. Hukum. Was das islamische Urteil über den Bart. Der Prophet sallam sagte: Waffiru Liha wa ahfu shawarib. Er sagt: Lasst den Bart reichlich wachsen und kürzt die Schnurrbärte. Also das ist hier eine Anordnung des Propheten a.s. Der Prophet a.s. achtete so sehr darauf, sich von den Nichtmuslimen zu unterscheiden, dass die Juden sagten: Ma yuridu hadha ar-rajul an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi. Dieser Mann will sich in allem von uns unterscheiden. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wer Leute nachahmt, gehört zu ihnen. Deswegen die Anordnung des Propheten a.s. für Männer den Bart wachsen zu lassen, ist eindeutig. Und die Illa ist auch sehr deutlich. Und zu sagen, dass der Prophet s.a.w. die Menschen, zu sagen, der Prophet und die Menschen hätten nur Bärte getragen, weil es damals so üblich war, ist falsch. Ist falsch. Wäre es eine angelegte Tradition, hätte der Prophet Hassan nicht gesagt, dass es sich dabei um eine Anordnung seines Herrn handelt. Als nämlich zwei Götzendiener mit langem Schnurrbart und gekürztem Bart zum Gesandten Allah kamen, sagte dieser zu ihnen: Wayhakuma man amarakuma bihada, qala amarana rabbuna, ya'niyani Kisra. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. Das bedeutet, der Prophet Sassim sagte: Wehe euch beiden! Wer hat euch beiden dies angeordnet? Sie beide sagten: Unser Herr hat uns dies angeordnet. Und sie meinten damit ihren Herrscher Kisra, zu Deutsch Chosrau, der Titel der persischen Könige. Genauso wie man Pharaon sagt, also Pharao über die ägyptischen Könige, egal wie sie im Einzelnen hießen, so hieß der persische Herrscher. Und der Herrscher Roms hieß Kaiser. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Mein Herr aber hat mir angeordnet, meinen Bart wachsen zu lassen und meinen Schnurrbart zu kürzen. Also deswegen können wir nicht sagen, dass dies eine Sache war, die der Prophet gemacht hat, weil es damals üblich war. Das passt nicht. Es war also kein zeitgenössischer Brauch, sondern der Prophet machte uns klar, dass dies zu den Sunna-Handlungen der Fitra gehört, also zur natürlichen Veranlagung des Menschen, zur Fitra. Und die Fitra, die ändert sich ja nicht von Zeit zu Zeit. Die Fitra ist eine Sache, die ändert sich nicht von Gesetz zu Gesetz, sondern sie bleibt immer. Außerdem ist es verboten, die Ungläubigen zu imitieren, muss es heißen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das imitierte Volk noch existiert oder nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird mit denen zusammen sein, die er liebt. Es spielt also auch keine Rolle, ob diejenigen, die man liebt, noch leben oder tot sind. Wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Freunde radiallahu anhum liebt, wird mit ihnen zusammen sein. Die sind schon tot. Er wird also mit ihnen zusammen sein, obwohl sie in einer ganz anderen Epoche lebte. Und wer Abu Jahl liebt, seine Leute, wird mit ihnen zusammen sein, auch wenn sie schon längst verstorben sind. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam anordnete, uns von den Polytheisten zu unterscheiden, weist insbesondere auch darauf hin, dass er, sallallahu alaihi wasallam, sich dem Volk nicht anpasste, wenn er dafür eine Ungehorsamkeit gegenüber Allah hätte begehen müssen. Es wird auch kein Nicht-Muslim den Islam nur annehmen, wenn der Da'iya, derjenige, der Da'wah macht, sich ihm äußerlich anpasst. Dies ist sogar eher ein Merkmal einer schwachen Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage: Gibt es eine bestimmte Länge, die der Bart erfüllen muss, wenn man da überhaupt dazu imstande ist? Denn es gibt Menschen, bei ihnen wächst der Bart. Müssen sie ihn einfach immer wachsen lassen oder gibt es da eine Grenze? Und es gibt Menschen, bei ihnen, sie haben keinen Bartwuchs oder nur einen schwachen Bartwuchs. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt nur bei Leuten, die längeren Bartwuchs haben. Es wird über Ibn Umar radiallahu anhuma überliefert, dass er Barthaare, die länger als eine Faust waren, abzuschneiden pflegte. Das heißt also, man macht seine Hand zu einer Faust und dann legt man sie unter sein Kinn. Und alles, was länger ist als die Faust, hat er nach dieser Überlieferung entfernt. Daher erlauben dies manche Gelehrte, da Ibn Umar radiallahu anhuma dafür bekannt war, der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam genauestens Folge zu leisten. Also die Frage ist, warum sollte er es gemacht haben? Die Antwort lautet: Natürlich kann es sein, weil es ihm einfach so gefiel, aber Da er dafür bekannt war, das Sunna peinlich genau zu folgen, sogar in Dingen, die andere Sahaba nicht unbedingt als eine Sunna angesehen haben, gehen manche gedacht davon aus, dass er dies gemacht hat, weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam so hat gesehen. Andere Gelehrte sind der Ansicht, dass der Bart überhaupt nicht gekürzt werden darf, denn eine Regel lautet, wenn ein Sahabi ein Hadith anders auslegt, als er überliefert wurde, geht der Hadith seiner Auslegung vor. Das heißt also, der Sahabi überliefert, dass man den Bart wachsen lassen soll. Und er selbst widerspricht diesem Hadith, indem er ihn ab einer bestimmten Länge kürzt. Dann ist die Überlieferung, die er selbst ja überliefert, demgegenüber, was er aus der Überlieferung gemacht hat, vorzuziehen. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Usul-Gelehrten. Andere Usul-Gelehrte, eine Minderheit, sagt, wir ziehen die Interpretation des Überlieferers vor. Es kann nämlich sein, also warum sagt die Mehrheit der Gelehrten, dass man den Hadith vorzieht? Es kann nämlich sein, dass sich Ibn Umar in diesem Fall auf seinen Ijtihad stützte und nicht auf das, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sah. Nach offensichtlicherer Ansicht ist es besser, den Bart sicherheitshalber wachsen zu lassen. Man soll aber jemanden, der auf Faustlänge kürzt, deswegen nicht kritisieren, da es dafür Vorreiter und gültige Beweise gibt. Ein Bart gilt als Bart, wenn er eine Faustlänge erreicht hat und damit hat man sprachlich betrachtet die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt, als er sagte, A'fu, Arqu, Waffiru und so weiter. Also verschiedene Ausdrücke, die er in diesem Hadith über ihn überliefert sind, a.s. All diese Begriffe bedeuten letztendlich, dass man den Bart voll wachsen lassen soll. Und das ist auch ein Ansatz, dass man sagt, was bedeutet es denn, den Bart lang wachsen zu lassen? Die Antwort lautet mindestens auf eine Faustlänge. Warum? Weil Ibn Umar radiallahu anhu das so verstanden hat. Das heißt also, es geht nicht darum zu sagen, dass Ibn Umar dem Hadith versprochen hat, sondern dass er sagt, ihn lange werden zu lassen, bedeutet genau das. Wenn man länger macht, darf man auch länger machen, aber ab da hat man die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfüllt. Diese Längenangabe gilt für die Barthaare, das heißt die Haare auf Kinn und Kiefer, wie wir gesagt haben. Ansonsten bei Backe, Wange, die wachsen die Haare niemals so lang, deswegen das ist unerheblich. Für die Haare auf den Wangen gilt die Regel der Faustlänge nicht, deshalb schneidet man, was davon absteht. Zwirbelbart. Man soll zur Unterscheidung vom Vorgeschrift seinen Schnurrbart auch seitlich kürzen und keinen Zwirbelbart tragen. Abu Umama radiallahu anhu sagte: Faqulna ya Rasulallah, inna ahla al-kitab yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Wir sagten: O Gesandter Allahs, das Volk der Schrift kürzt die Bärte und sie lassen die Zwirbelbärte groß wachsen. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. Er sagte: Kürzt eure Zwirbelbärte, lasst eure Bärte voll wachsen und unterscheidet euch vom Volk der Schrift. Und unterscheidet euch vom Volk der Schrift. Hier sehen wir die Illa. Und wie wir gesagt haben, weil das ist die Fitra. Und sollte also in einer Epoche das Volk der Schrift gemäß das Fitra handeln, bedeutet es das nicht, dass wir der Fitra zuwiderhandeln. Nach dem Motto, wenn andere etwas richtig machen, dann mache ich ja es ja nicht deswegen falsch. Sondern im Gegenteil, wenn sie etwas richtig machen wie ich, Alhamdulillah. Andere Gelehrte sind der Ansicht, dass man die beiden seitlichen Teile des Schnurrbartes wachsen lassen soll. Das ist der sogenannte also Zirbelbart. In einer Erzählung über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, heißt es nämlich, dass er diese Teile nicht kürzte. Ishaq ibn Isa At-Tabba' sagte, rahimahullah ta'ala, also gehört zu den Tabi'in, ja, رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك. Ich habe gesehen, dass Malik ibn Anas einen großen Schnurrbart hatte. Ich fragte ihn danach, da sagte er, حدثني زيد بن أسلم, also nicht Tabi'in, danach, يعني. Also ich meine den Ishaq, ja. حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. Ich habe gesagt, Zaid ibn Aslam hat mir über Amr ibn Abdullah ibn Zubayr berichtet, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu seinen Schnurrbart zwirbelte und pustete, wenn er zornig wurde. Man sagt, Umar radiallahu anhu habe den Zwirbelbart wachsen lassen, da er ihn als Teil des Bartes betrachtete. Besser ist es, die seitlichen Haare zu kürzen. Das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah. So viel zum Zwirbelbart. Dann über den Schnurrbart. Über das Kürzen des Schnurrbartes sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna. Wer seinen Schnurrbart nicht kürzt, gehört nicht zu uns. Dieser Hadith beweist, dass das Kürzen eine Pflicht ist. Der Schnurrbart des Mannes wird gemäß der Sunna am Lippenende abgeschnitten. Dies wurde über 5 verschiedene Sahaba radiallahu anhum authentisch überliefert. Die Weisheiten, seinen Schnurrbart kurz zu halten, sind mindestens 3. Erstens das angenehme Äußere, zweitens die Sauberkeit und drittens die Unterscheidung von den Andersgläubigen. Es geht auch Überlieferungen darüber, dass man beim Kürzen übertreiben soll, sodass man ihn schon fast kahl rasiert. Deshalb ist dies in Ordnung, auch wenn manche frühe Gelehrte dies verabscheuten. Wahrscheinlich deshalb, weil sie die entsprechenden Überlieferungen nicht kannten. Und manche Gelehrte sagen, dass man den Schnurrbart komplett rasiert. Die Mehrheit hingegen ist der Meinung, dass man ihn lediglich kürzt. Rasieren würde heute bedeuten, wenn man dazu, weiß es, eine Nassrasur macht mit einem entsprechenden Rasierer, Rasierklingel, die auf der Haut schneidet. Und sollte man etwas Elektrisches benutzen oder die Schere benutzen, dann wäre das eine Form des Kürzens. Dann kommen wir zum letzten Punkt über die Fitra-Handlungen, und zwar Fingernägel kürzen, Achselhaare zupfen und Schamhaare abrasieren. All diese Dinge sind wajib. Daraufhin weist der folgende Hadith von Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu hin. Er sagte: Wuqqita lana fi qass al-sharibi wa taqlim al-adhfari wa natf al-ibti wa halq al-ana an la natruka akthara min 40 layla. Uns ist in Bezug auf das Kürzen des Schnurrbartes, der Finger- und Fußnägel, das Zupfen der Achselhaare und das Rasieren der Schamhaare eine Frist von 40 Tagen gesetzt worden. Die Fingernägel kurz zu halten, trägt zur Schönheit, Gepflegtheit und Sauberkeit bei. Außerdem wird dabei gewährleistet, dass das Wasser beim Wudu an alle erforderlichen Stellen gelangt. Das Entfernen der Achselhaare verhindert unangenehmen Geruch und ist ästhetischer. Was von Nägeln oder Haaren abgeschnitten wurde, soll, da heißt es, vergraben werden. Denn im Koran heißt es, Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Das heißt sinngemäß, haben wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht für die Lebenden und die Toten? Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sagte, dass sich aus diesem Koranvers die Gesetzlichkeit des Vergrabens von Haaren und Nägeln ableitet. War das eine Ansicht unter den Deswegen, wenn jemand das macht, dann darf man ihm das nicht übel nehmen. Weil diese Sachen sind Teil vom Menschen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Dass ein von etwas Lebendem abgetrennter Teil wie eine Meita behandelt werden soll, zeigt folgende Überlieferung. Also erstmal, Meita ist normalerweise ein etwas Totes. Etwas Totes. Und man steht darunter spezieller ein Tier, das man normalerweise essen darf, aber nur wenn man es islamisch geschlachtet hat. Und wenn man es eben nicht gemacht hat, dann ist dieses Tier haram zu essen, und es gilt als Meita. Verendet auf Deutsch sagt man dazu. Und jetzt den Satz nochmal, um ihn besser zu verstehen, dass ein von etwas Lebendem abgetrennter Teil wie eine Meita behandelt werden soll, zeigt folgende Überlieferung. Also nochmals, wir haben einen lebendigen Menschen und jetzt trennen wir von ihm etwas ab. Wie zum Beispiel einen Arm. Jemand wird, Gott bewahre, seinen Arm amputiert. Seinen Arm amputiert. Wie gehen wir mit diesem Arm um? Die Antwort lautet, wie heißt es, es wird behandelt wie etwas Gestorbenes, wie etwas Totes. Und etwas Totes, was macht man damit, den Toten? Vergräbt man. Abu Waqid berichtet, dass der Prophet Sallallahu sagte, Ba qutni'a min al-bahimati, wa hiya hayyatun fa hiya mayta. Was von einem Tier abgeschnitten wurde, während es lebendig war, ist wie verendetes. Der Isnad ist zwar da'if, aber der Matn ist sahih. Die 40 Tage sind ein Höchstlimit. Selbstverständlich sollen zu lang gewordene Nägel und Haare auch vor Ablauf der Zeit gekürzt werden. Aber es ist eine Erleichterung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie heißt es, damit es uns nicht schwer macht, alaihi salatu wassalam. Dann nehmen wir noch den nächsten Punkt dazu, weil das letzte Abschnitt ist bei der Entschuldigung, bei der vierten Handlung noch das letzte ist. Augenbrauen entfernen. Augenbrauen entfernen, die komplette oder teilweise Entfernung der Augenbrauen ist haram und eine der großen Sünden. Meistens sind es Frauen, die dies tun, weshalb sie der Hadith direkt anspricht. Und zwar, Al-Qama berichtet, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله أزاكت رضي الله عنه سأن صحابي الله hat die Tätowierenden und die tätowierten Frauen verflucht. Diejenigen Frauen, also auch diejenigen Frauen, deren Augenbrauen gezupft sind, sowohl diejenigen Frauen, die ihre Zahnlücken für die Schönheit erweitern und dadurch die Schöpfung Allahs verändern. Davon erfuhr eine Frau von den Banu As'ad, sie heißt Ya'qub, woraufhin sie kam und sagte, mir ist zu Ohren gekommen, dass du die so und so verfluchst. Da sagte er, radiallahu anhu, und warum sollte ich nicht jemanden verfluchen, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verflucht hat und wer auch im Buch Allahs verflucht ist? Daraufhin sagte sie, ich habe es, das heißt den Koran, das Buch, ich habe es vom Anfang bis zum Ende gelesen und darin nicht das gefunden, was du sagst. Er sagte, hättest du es wirklich gelesen, hättest du es gefunden. Hast du nicht Folgendes gelesen? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Sie sagte, doch. Er sagte, also hat er es doch verboten. Sie sagte aber, ich glaube, deine Frau macht es selbst. Er sagte, geh und schau nach. Da ging sie und schaute nach. Sie bemerkte nichts an ihren Augenbrauen. Da sagte er, wenn es so wäre, wäre ich nicht mehr mit ihr zusammen. Man darf also Augenbrauen nicht verändern, selbst wenn sie zum Beispiel zusammengewachsen sind, denn bei diesem Verbot geht es darum, dass man mit der Schöpfung Allahs zufrieden sein soll. Sollten die Augenbrauen allerdings bei einem alten Menschen so lang sein, dass sie den Blick und oder die Augen beeinträchtigen, dürfen sie so weit gekürzt werden, dass sie nicht mehr stören. Dasselbe gilt, wenn der Frau Bart- oder Schnurrbarthaare wachsen, sie darf diese beiden Stellen rasieren oder zupfen, um nicht unter männlichem Aussehen leiden zu müssen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا